Wer sind die Ungläubigen? Die Ungläubigen sind jene, welche nicht getauft sind und nicht an Jesus Christus glauben, sei es, weil sie an falsche Götter glauben und sie anbeten, wie die Götzendiener, sei es, weil sie, obwohl sie einen wahren Gott annehmen, nicht an Christus als Messias glauben, weder an den in der Person Jesu Christi gekommenen, noch an den künftigen. Solche sind die Mohammedaner und ähnliche. Ja. Ganz klar, selbst wenn sie an einen Gott glauben, einen einzigen wahren Gott glauben, wenn man genau es hier formulieren wollte, gehören sie trotzdem nicht zur Kirche, weil sie nicht an Christus als Messias glauben. Mohammedaner, dem ich sage, Christus ist der Sohn Gottes. Und nebenbei Mohammed ist ein falscher Prophet. Und wir uns den Kopf abschlagen. Also wenn er nicht der Mohammedaner ist, sind die meisten leider Gottes nicht mehr. Deswegen leben wir immer noch. Also dass sie nur an einen wahren Gott glauben, deswegen sind sie noch nicht gläubig. Sie sind ungläubig. Weil sie nicht an Christus glauben. Das sagt der Christus in 100 verschiedenen Weisen. Gehört durchs Evangelium. Ja. Man kann nicht den Vater haben und nicht den Sohn und so weiter. Ja. Man viele, viele Stellen aus der Heiligen Schrift anführen, aus dem Wort Christi, aus dem Munde Christi, die das ganz klar sagen.